Ruf deiner Trümmer erhebt sich aus einem niedergeworfenen Dschungel von giftigen Blättern und Früchten. Du kehrst zurück, so lange gefürchtet, und stichst mich in die Seite. Du reißt an meinen Nieren, verschlingst sie. Du verlässt ein Festmahl und lässt mich zurück. In einem Leichenschauhaus mit abgebrannten Fliesen, wo Nymphen mein Leichentuch weben, meine Stöhne, meine Wunden fesseln sie. Und eine Ketzerin, die ihre Pflicht vergisst, heilt mich mit Organen, die kranke Chirurgen entfernt haben. Meine geronnenen Lippen streicheln sie. Ihr Ammenkörper verzaubert mich, Bernstein, der den verlorenen Moschus erneuert. So überlebe ich wie ein geputztes Marschland. Sohn von Ur, zitterndes Kissen, das sehnte, eine Träne aus perlendem Kristall. Völlig erschöpft von Verfolgungen gehst du ein, und ich baue unser Zuhause in Babylon. Wie bitter war ein Tag ohne deinen Beifall. Ein geputztes Marschland, Sohn von Ur, zitterndes Kissen, das sehnte, eine Träne aus perlendem Kristall. Völlig erschöpft von Verfolgungen gehst du ein, und ich baue unser Zuhause in Babylon. Wie bitter war ein Tag ohne deinen Beifall.